Sie sind noch da. Ja, sie sind noch da, die Alten. Und sie sind schon wieder da, die neuen Nazis. Aber Vorsicht. Zum Beispiel auch die Rede dieses Jenninger vor ein paar Tagen im Bundestag. Das war ja die Rede eines, der kein Nazi-Bewunderer sein will, der das aber nicht schafft. Also ein echter BRD-Stammtischbruder der gehobenen Klasse. Und man kann sich täuschen, es ist wirklich nicht so. Und ohne Ironie jetzt, dass schon wieder hinter jeder Garagentür bei uns ein Nazi lauert. Man kann sich täuschen, so wie ich mich getäuscht habe, im Sommer in Südfrankreich. Da saß ich auf einem dieser wunderschönen Plätze mitten im Midi. Und auf diesem Platz war 45 Jahre zuvor eine französische Widerstandsgruppe von deutschen Soldaten erschossen worden. Und während ich da sitze, kommt ein Reisebus, hält, und sie steigen aus, unsere Landsleute, die Weltmeister der Voyeure, die Virtuosen des Vergessens. Tango du Midi. Blas im Dorf um Mittag mitten im Midi, das Licht gesprenkelt unter den Platanen und der Brunnen plätschert. Und die Kugeln klacken beim Pedanken. Das ist ein Film, der ist uralt. Und der läuft immer noch. Noch immer hocken sie an Tischen vor der Bar. Der Bäcker, Schäfer, Lehrer, Garagist. Und alle reden über das Wetter und den Wein für dieses Jahr. Und dass sich auch mit Mitterrand nichts geändert hat. Die Alte krumm gebuckelt unterm Arm, ihr täglich Brot schleicht in ihr Haus um sie herum. Fahren die Kinder Tour de France, der Food Village läuft immer lachend hinter ihr. Und ich sitz beim zweiten Glas, was ist? Flöte aus dem Weinberg bläst mein Bruderpaar. Zur Sonnenhimmel fallen die Zikaden ein, die Zeit bewegt sich langsam seitwärts und nicht mehr nach vorn. So wird es sein, wenn die Geschichte mal zu Ende ist. Bis dahin liest die 15 Namen an der Wand, die Mauerwand, die vor dem Mauleander steht, die Wand. Vor 45 Jahren war die vollgespritzt mit Blut, als die SS hier 15 Männer des Marquis erschoss. Ob Zeit die Wunden heilt, auch wenn sie steht, fragt ihr kein Mensch. Alle schauen auf den Bus aus meinem Land, der plötzlich hält. Auf einmal geht sie wieder los, die alte Zeit. Und ich trink schnell ein drittes Glas Pastis. Glas im Dorf und Mittag mitten im Midi wird voll. Der Reiseleiter gibt nur 10 Minuten für das Knipsen. Diese, sagt er, typisch, sehen wir noch oft. Man ist diskret und ist gepflegt und ist was Besseres. Ein Kunstverein, der sucht Romanik mitten im Midi. Die Kirche hier im Dorf soll karolingisch sein. Die Witwe sagt, es ist streng und sieht dann über mich hinweg. Und ich denke, sie ist ganz genau der Nazi-Witwe-Typ. Die reisen auf den Spuren ihrer Männer, die die Welt in Scherben schlugen. Dafür kriegen die Pensionen. Warum macht bloß die Geschichte, fragst du, diesen schlechten Witz? Und ich trink wütend noch ein Glas Pastis. saß im Dorf am Mittag mitten im Idee wird leer. Der Kunstverein besichtigt diese Kirche und die Leute aus dem Dorf begeben sich zu ihrem Mahl. Der Lehrer bleibt und trinkt und gähnt über der Humanität. Und über diesen leeren Platz kommt sie allein, die Witwe in den Händen rote Rosen. Es sind 15 und sie legt die Rosen einzeln an die Wand. Die wandern ja untereinander, 15 Namen stehen. Die Stille hat ein Echo, wenn sie Garten plötzlich schweigen. Und die Flöte aus dem Weinberg lässt auf einmal einen Tango, diesen wundersamen Tango, du Midi. Und ich trink, irritiert, noch ein Pastis.